verbreitet war, leider ist immer noch verbreitet. In unserer Zeit wird es noch schlimmer. Und wir haben bis 20. Mas'ala durchgenommen. Ich wiederhole bi Allahi Ta'ala ganz schnell die Mas'ala. Die erste Mas'ala war, dass sie die rechenschaffenen Menschen als Vermittler genommen haben zwischen sich und Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und Allahs Gesandter kam mit der reinen Tawhid. Die zweite, dass sie gespaltet sind unter sich, die Mushrikin und die Ahlul Jahiliyyah, und die heutige Ahlul Jahiliyyah sind auch gespaltet. Und Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam kam mit der Vereinen, mit Ijtima', hat die Muslime zum eine Jama'a oder eine Umma gerufen. Die dritte, dass sie Befehlshaber nicht zu gehorchen eine Ehre war. Ja, also wir reden über die Befehlshaber, der Muslim ist, der nach der Scharia regiert. Aber derjenige, der im Kufr gefallen ist, der hat keine Gehorsamkeit. Also man gehorcht dem nicht, sogar versucht mit allen Mitteln diese Befehlhaber zu wegzunehmen. Ja, also ein Präsident oder ein Führer, der nicht mit Allahs Gesetze herrscht, der ist schon halt Kafir, und dann muss man mit allen Mitteln versuchen wegzunehmen und jemanden zu bringen, der mit Allahs Gesetze herrscht. Die vierte Mas'ala, dass sie ihre Religion basiert auf verschiedene falsche Verständnisse, und unter dieser war oder die größte Fehler oder größte Regel, was deren Religion darauf basiert, ist Taqlid, also nachzuahmen oder nachzumachen, wie heutige Murji'a und anderen Leute, manche Gelehrten blind folgen. Fünfte, die haben natürlich viele Regeln von Ahlul Jahiliyyah, dass sie sagen, oder deren eine von den größten Regeln, die sie darauf ihre Religion basiert, dass sie sagen und Mehrheit immer als Beweis nehmen. Ja, wir sind auf der Wahrheit, weil die Mehrheit der Gelehrten uns folgt oder unserer Meinung ist. Und das ist, was die Ahlul Jahiliyyah damals auch gesagt haben. Das ist kein Beweis, dass der Weg richtig ist. Sechste war, dass sie immer die frühen Leute als Beweismittel nehmen, sozusagen. Ja, Beweis nehmen. Also deren Väter, deren Eltern oder vielleicht manche irregegangenen Menschen als Beweis zu nehmen. Siebte war das, dass sie als Beweis. Sechste habe ich gerade gesagt. Siebte, die haben immer die Menschen als Beweis genommen. Und als Beweis, dass sie auf dem wahren Weg sind, die denen Besitz gegeben wurde, oder die stark sind sozusagen, oder die eine Position haben, genau wie die heutigen Palastgelehrten, die sind von den Regierungen, die haben eine Position, die haben den Erlaubnis, Fatwa zu geben und so weiter. Das haben die Ahlul Jahiliyyah auch gesagt. Yani, die sind auf dem wahren Weg, weil die sind die besten Menschen. Die kann sein, dass sie in der Irre gegangen sind und so weiter. Oder die Leute, die zum Beispiel Magister haben, Doktorat haben in der Scharia, weil die Regierung selber verteilt diese Dinge. Und das ist niemals ein Beweis, dass man auf dem geraden Weg ist. Geraden Weg oder der Beweis ist, dass man den Koran und Sunna wörtlich folgt. Der achte Angelegenheit von der Jahiliyyah, dass sie als Beweis oder dass sie sagen, ihr seid auf dem falschen Weg. Das haben die zum Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, weil immer die armen Leute sind diejenigen, die euch folgen. Ja? Also immer die armen Leute, die sozusagen bei denen, in deren Logik, dass das erniedrige Leute sozusagen. Ja, und das ist kein Beweis, dass der Weg falsch ist, wenn nur arme Leute folgen. Ja, sogar, das ist Beweis, dass diese armen Leute Verstand besitzen, weil sie den Botschaft des Propheten folgen. Also die heutigen Leute auch sagen, ihr seid falsch, weil wer ist derjenige, der mit euch ist und so weiter und so fort, welcher Leuten, die denen ja einen Verstand gegeben wurde oder Besitz gegeben wurde oder dass sie ja unter den Menschen bekannt sind und so weiter und so fort. Also sie nehmen eine falsche, die basieren ihre Glaube auf falsche Dingen. Ja, und bei denen, die bekannte Leute, die auf den Sender kommen sozusagen, das ist die Maßstab, wo sie sagen, unsere Religion, unsere Aqida ist richtig, weil der Gelehrte so und so, der sehr bekannt ist unter den Muslimen sozusagen, im Fernsehen, das und das gesagt hat. Sogar manchmal nehmen Beweis oder nehmen manche Leute, die nur vorbeten, alles Beweis. Ja? Nur vorbeten, die haben gar nicht mit dem islamischen Wissenschaft zu tun sozusagen. Nur vorbeten, Koran vielleicht auswendig gelernt haben und die sind immer von Haram und so weiter. Manche Leute nehmen den Beweis alles Beweis für die, zu beweisen, dass die auf dem geraden Weg sind. Und das war genau das, was die Ahlul Jahiliyyah gemacht haben. Und die 10. Mas'ala war, dass sie gesagt haben, oder dass sie alles Beweis genommen haben, dass diesen Weg nur wenige Leute es folgen. Ja, wenige Leute folgen, sogar die Leute, die keine Wissen haben. Ja, also keine Wissen in der Religion haben. Liebe Geschwister, manchmal Wissen in der Religion ist eine Last für einen Mensch und wird ihm in Dunya und Akhira schaden. Denn was nutzt einen Mensch, der dem Wissen gegeben wurde und der Haq nicht folgt? Er ist wie der Esel, der dem Bücher trägt. Das haben wir in dem Beispiel im Koran erwähnt. Ja, مَثَلُهُ كَمَثَلْ حِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ. Das nutzt ihm dieser Wissen gar nicht. Sogar schadet ihm dieser Wissen in Akhira auch. Ja, weil er hat die Wahrheit versteckt. كَتَمَ الْحَقْ. Er hat die Wahrheit versteckt. Deswegen, das ist kein Beweis, dass da zum Beispiel, dass diejenigen, die Wahrheit folgen, nicht wissende Leute sind. Ja? Aber denen Allah Ta'ala hat Verstand gegeben, denen hat Subhanahu wa Ta'ala die Rechtleitung geschenkt. Und das haben die Ahlul Jahiliyyah damals auch gesagt. Aber das ist wie gesagt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und der Koran kam mit dem Gegenteil. Wir haben für jede dieser Angelegenheit Beweis gebracht und jede dieser Angelegenheit erklärt. Aber da viele, einige neue Geschwister dazu gekommen sind, wollte ich ganz schnell, inshallah, paar Punkte erwähnen oder die 20 Punkte erwähnen. Wir sind bei den 11. Sie basieren ihre Glaube auf dem falschen, sie nehmen als Beweis oder sie bauen ihre Glaube auf dem falschen Analogieschluss. Analogieschluss. Ja, sie basieren das aus Analogieschluss oder auf Analogieschluss. Warum? Indem sie zum Beispiel sagen, warum ist kein Engel zu uns als Prophet gekommen? Wie kann sein, ein Prophet, Mensch ist wie uns, zu uns kommt und so weiter? Und das ist eine falsche Analogie. Genau wie der Iblis gesagt hat, ich bin besser als Adam, weil ich wurde aus Feuer erschaffen und er aus Erde. Und die 12. war, dass sie die richtige Analogieschluss widerlegt haben. Verleugnet haben. Ja? Verleugnet haben. Die 13. übertreibende Liebe in Rechenschaften der Menschen oder Gelehrten. Genau wie heutzutage machen manche. Das ist die gleiche Masail Jahiliyyah, die wir auf jeden Fall vermeiden müssen. Wir lieben jemanden, solange er Haq folgt. Wir respektieren ihn, solange er für den Haq da ist. Aber wenn er von dem Haq abschweigt, dann sagen wir uns los von ihm. Wir dienen keinem Mensch, sondern wir folgen ihm für seine Haq, die Wahrheit, die er vertretet. Und die Ahlul Jahiliyyah, die Leute des Jahiliyyah-Zeit, haben Ghulu gehabt in der Rechenschaft der Menschen. Und sie haben alles gefolgt und alles gesagt, was sie gesagt haben. Und übertrieben haben halt. 14. ist, alles, was wir gerade erwähnt haben, von der ersten Mas'ala bis der 13. Mas'ala, basiert auf einer falschen Regel, nämlich verneinen und bestätigen. Das heißt, verneinen das Tauhid und bestätigen das Schirk. Sie versuchen immer, wenn man denen zu den Wahrheit ruft, Tauhid ruft, sie versuchen Beweise zu bringen für ihre Batil und das Gegenteil zu beweisen und so weiter, weil sie eigener Neigung folgen oder Vermutungen oder sie schleimen halt und wegen Dunya sich entschieden haben. Die 15. ist, sie haben, die Ahlul Jahiliyyah, haben sie alles Erklärung gebracht für das, dass sie den Wahrheit nicht folgen, alles eine Entschuldigung, weil sie das nicht verstehen. Ja, und es ist nicht so, dass sie nicht verstehen, haben sie den Wahrheit nicht gefolgt, sondern weil sie Kufr begonnen haben und selber die Wahrheit nicht wollten, so Allah tabaraka wa ta'ala hat deren Herz versiegelt, dass sie den Wahrheit nicht akzeptieren, weil sie selber, ja, sie selber das verleugnet haben oder abgelehnt haben, Allah hat ihn bestraft, indem er subhanahu wa ta'ala den Herz versiegelt hat. Deswegen, sie folgen den Haq nicht. Nicht, weil sie das nicht, den Haq nicht verstehen. Doch, sie verstehen das. Aber sie folgen das nicht, weil deren Herz schon versiegelt wurde. Sie haben anstatt, die nächste Mas'ala, sie haben anstatt Allahs Buch und Allahs Gesandten zu folgen, haben sie sich mit der Sihr und so weiter und so fort yani, beschäftigt. Und das ist eigentlich auch in der gleichen Art von den vorigen Angelegenheit, dass Allah tabaraka wa ta'ala, weil sie den Haq nicht wollten, hat denen mit der Batil beschäftigt. Weil sie den Haq nicht akzeptiert haben, hat Allah tabaraka wa ta'ala denen mit dem Batil beschäftigt. 17. Mas'ala, dass sie ihre Batil, was sie daran glauben, haben sie den Propheten zugeschrieben. Haben gesagt, die Propheten haben das gemacht. Genau wie die Leute, die Sihr machen. Sie sagen, Suleiman a.s. hat das gemacht. Und genau wie diejenigen jetzt, manche zum Beispiel Madhab folgen und so weiter, sie tun Dinge, die den Madhab nicht gemacht hat. Ja? Also, und Allah tabaraka wa ta'ala ist mit dem Gegenteil gekommen und hat erklärt, dass der Suleiman a.s. keine Kufr begonnen hat und der Suleiman a.s. ein Prophet war, wie alle anderen Propheten. So, die Ahlul Batil heutzutage auch, das was sie tun, sie schreiben manchen Salihin zu oder Propheten. Ja, sie sagen, weil die Propheten das gemacht haben oder manche rechenschaffene Menschen gemacht haben oder ich folge dieser Meinung Madhab, obwohl der Madhab nicht in dieser Meinung ist. Die 18. Wir sind jetzt fast zu Ende, also zum 20. gekommen. Sie schreiben sich Leute zu, obwohl sie das Gegenteil tun und machen, was die Menschen, die sich denen zugeschrieben haben. Genau wie diejenigen, die sich Ibrahim a.s. zugeschrieben haben, dass sie Milla von Ibrahim folgen, aber sie haben den Schirk nicht unterlassen und verlassen. Das Beispiel von denen ist genau wie das Beispiel von den Gelehrten von Al-Salul, die wissenden Leute sozusagen von dieser Giftfamilie und Al-Salul, die schreiben sich den Madhab von Muhammad ibn Abdul Wahhab zu, aber sie verleugnen den Tagut nicht, sogar sie schleimen und sie unterstützen und sie suchen für jeder deren Kufr eine Entschuldigung. Genau wie die Beispiel von den Schiiten, sie schreiben sich die Ahlul Bayt zu, sie sagen, wir folgen Hassan, oder Hussein und Ali und so weiter, aber sie begehen Schirk und Hassan radiallahu anhu und Ali frei von das, was sie daran glauben. Okay, die vorletzte, At-Tasi'a Ashar, dass sie die Propheten oder rechtschaffene Menschen kritisiert haben, weil einige Anhänger Fehler gemacht haben. Und das ist falsch. Ja, also genau wie zum Beispiel die Juden haben Isa a.s. Jesus kritisiert und den Wahrheit von Jesus nicht gefolgt, weil sie gesehen haben, dass einige Anhänger von Jesus, die ihm als Gott genommen haben oder als Sohn der Gott genommen haben, deswegen haben gesagt, das kann nicht geraden Weg sein, weil sie haben einen Mensch als Gott genommen, deswegen folgen wir ihm nicht. Und das ist von der Angelegenheit von der Jahiliyyah. Man folgt dem Propheten und nicht der Anhänger. Man schaut, was der Führer sagt und nicht der Anhänger. Denn in jeder Jama'a, in jeder Umma gibt es Fehler. Ja? Und die Fehler, die den Jama'a machen oder die manche Anhänger machen, heißt es nicht, dass der Manhaj von der Führer falsch ist. Nein. Und das ist keine Entschuldigung für diesen Mensch, dass er den Haq nicht folgt. Ja, also wenn die zum Beispiel heutzutage die Ahlul Batil einige Sufis sehen oder einige Schia sehen, wie sie sich schlagen und so weiter, dann sagen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Muhammad ist auch eine falsche Religion, also das ist mit der falschen Religion gekommen. Und das ist keine Entschuldigung für sie. Ja, und das ist kein Beweis, dass einige Anhänger einige Fehler machen, dass derjenige oder dass der Führer auf dem falschen Weg ist. Die 20. und das letzte war das Glauben an einige Zauber oder einige Menschen, die außergewöhnliche Taten machen, ja, dass man daran glaubt und denkt, das sind rechtschaffene Menschen. Und deswegen haben sie diese Möglichkeit bekommen, außergewöhnliche Taten zu machen. Und wir haben gesagt, in diesem Fall schauen wir, wer diese Tat macht. Ob eine nahegestellte Person ist zu Allah tabaraka wa ta'ala oder eine Verbrecher ist. Wir sind jetzt bei dem 21., was unser Thema ist, angekommen. Ta'abuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Ahlul Jahiliyyah kanu yata'abadun wa ya'abdun Allah tabaraka wa ta'ala بالمكاء والتسطيع والمكاء أيها الأحبة هو الصفير من الصفير هذا فايفن فايفن يا مكاء هو الصفير بالألمانية يسمى فايفن فهؤلاء أهل الجاهلية أنا إلى الآن فقط أعدت ما تحدثنا عنه في الدروس السابقة 20 مسألة من مسائل الجاهلية واليوم نبدأ بإذن الله تعالى بال11 أو 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية كانوا يعبدون أو يدعون الله تبارك وتعالى عند الكعبة بالصفير وبالتصفيق التصدية هو التصفيق فجاء الله تبارك وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فلذا جاء المنع بالتصفير الصفير والتصفيق للرجال شرع الله تبارك وتعالى وشرع الإسلام للنساء فقط بالتصفير في الصلاة الرجل الإمام إذا أخطأ في الصلاة الرجال إن علموا الخطأ يقولون سبحان الله يسبحون أما النساء إذا رجل مثلا صلى بزوجته في البيت وأخطأ الرجل فالمرأة أو الزوجة تصفق يعني هكذا تضرب على يديها لكي يعلم الرجل أنه أخطأ فيعيد أو يصح الخطأ نعم دي 21 مسألة دزي أهل الجاهلية هابن الله تبارك وتعالى مت Pfeifen und Klatschen angebetet. Ja, also sie haben Tawaf gemacht. Hal Sufiya al-an, yani yusaffiquna fi al-masajid wa yarqusun. Auf jeden Fall, die haben mit Pfeifen und Klatschen Allah tabaraka wa ta'ala angebetet. Und das ist verboten. Allah tabaraka wa ta'ala hat das verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, und sie haben in beidem Haus, also bei dem Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala angeblich nur mit Pfeifen und Klatschen angebetet. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Das Gebet hier, damit ist Dua gemeint, oder anderen Taten und so weiter. Ja, und die sie alles Gebet genannt haben. Sie alles Gebet genannt haben. Und so eine Tat kann niemals Anbetung sein, Ibadah sein. So eine Tat kann niemals Ibadah sein. Dass man Allah tabaraka wa ta'ala mit Pfeifen oder Klatschen anbetet. Und Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Also für die Männer, es ist für die Männer und Frauen verboten zu pfeifen. Und für die Männer verboten zu klatschen. Ja, also für Männer ist es verboten zu klatschen. Und im Gebet, wie ihr wisst, sagt Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari, überliefert und Muslim, sagt: At-tasbihu lil-rijal wa at-tasbihu lin-nisa. Wenn ein Imam Fehler begeht im Gebet, die Männer, wenn ein Imam in der Moschee ist zum Beispiel, die Männer sagen Subhanallah. Ja, genau wie ich vor zwei Tagen oder so, drei Tage, gedacht habe, dass ich nur zwei Rak'a gebetet habe und aufgestiegen bin, zu dem dritten Rak'a, ein Salatul Maghrib gewesen, Allah alam. Auf jeden Fall, die Männer sagen Subhanallah, denn Imam weiß Bescheid und verkorrigiert sein Gebet halt. Und wenn der Mann zu Hause betet, vorbetet, mit seiner Familie, die Frau, wenn sie hört oder das sieht, dass der Mann einen Fehler gemacht hat, sie sagt nicht Subhanallah, sondern sie klatscht, yani. Sie schlägt mit der rechten Hand auf der linken Hand, damit der Mann Bescheid weiß, dass er Fehler gemacht hat. Warum das verboten? لماذا حرم الله تبارك وتعالى التصفيق والصفير لأنها من أمور الجاهلية تشبه بالكفار. Der Sinn der Sache ist, also warum das verboten ist, weil eine Nachahmung von Kuffar, yani die Muschikin damals, haben so angeblich Allah angebetet oder Ibadah gemacht. Deswegen der Verbot ist, dass wir sie nicht nachahmen. Ja? Stellt euch Subhanallah vor, also schaut Subhanallah, wenn wir in so Kleinigkeiten sie nicht nachahmen dürfen, was ist halt dann mit anderen großen Dingen? So. Wie gesagt, also in dieser Mas'ala ging es um den Pfeifen, As-Safir oder Tasfir, und dass beide verboten ist, denn sie sind von Umur al-Jahiliyya. Ahl al-Jahiliyya kanu ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-tariqa. Wir haben gesagt, nur ist für Frauen erlaubt, und wir haben gesagt auch, wann und wo die für die Frauen erlaubt ist. Die 22. Mas'ala, الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا واللهو هو كل باطل يلهي عن الحق واللعب هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله عز وجل أو يتقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية وهذا موجود عند الصوفية فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة الله عز وجل يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف والأغاني والآلات وآلاتها هو لهو ولعب الأغاني وآلاتها هو لهو ولعب وهي محرمة في حد ذاتها فكيف إذا اتخذت عبادة الله عز وجل فكيف إذا اتخذت عبادة الله عز وجل دي 22. مسألة liebe Geschwister, dass die أهل الجاهلية haben ihre Religion Und verlasst jene, die mit ihrem Glauben ein Spiel treiben und ihn als Zerstreuung betrachten und die vom irdischen Leben betört sind. Also die Ahlul Jahiliyyah haben ihre Religion als Spiel sozusagen genommen und alles etwas, die sie von der Wahrheit ablenkt. Ja, Allahu, eigentlich alles, was einen Mensch von der Wahrheit ablenkt. Allahu. Und das Spiel Al-La'ib, und das ist das Gegenteil von ernsthaft. Das Gegenteil von Al-Jidd, ernsthaft. Und das ist das, was keine Nutzen bringt. Ja, also Al-La'ib, alles, was keine Nutzen bringt. So. Dies, also den Religion, alles ein Spiel und alles, was nicht Nutzen bringt, zu nehmen. Und das ist von der Ahlul Jahiliyyah, von der Religion der Jahiliyyah. Und das gibt es bei den Sufis. Sie nehmen zum Beispiel das was sie draufschlagen, als Ibadah, als eine Anbetung. Sie denken, dass sie Allah tabaraka wa ta'ala damit näher kommen, indem sie einen, was heißt Daf, Achi? Trommel nehmen und drauf schlagen und sie tanzen in der Moschee. Ja? Und sie singen sogar. Manche von denen, sie bringen auch Sänger. Dann extra bekannte Leute, dass sie singen, subhanallah. Habt ihr vielleicht gesehen, manchmal, ich habe in einem Video gesehen, dass einige, eine Gruppe von Sufis, sogar manche Vorbeter, die so einen langen Bart haben, sie tanzen mit der Sänger. Und dieses Instrumentgruppe oder so. Wie nennt man das? Band. Band, also die ganze Band. Einer schlägt auf dem Trommel und der andere spielt Keyboard oder wie das auch die ganzen Dinge heißen. Und die tanzen mit. Und dann gibt es noch ein anderes Video, wo ein Rapper oder heißt das? Breakdance, jemand Breakdance. Ich kann nicht. Ja, subhanallah. Und der macht mit Breakdance so eine bestimmte. Ich spreche das falsch bestimmt aus. Ne? Breakdance. Breakdance, ja. Alhamdulillah, ich kenne die Namen auch nicht. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wieder in der Jahiliyyah-Zeit, sowieso in der Islam. Alhamdulillah, ich habe nie Disco gesehen oder diese ganzen Dinge gesehen. Allah tabaraka wa ta'ala hat mich, Alhamdulillah, von klein aus bewahrt. Auf jeden Fall, die haben so eine Person gebracht, subhanallah, und die tanzen auch mit. Und das ist das von der Ahlul Jahiliyyah. Das kann niemals Ibadah sein. Man kann nicht Allah tabaraka wa ta'ala mit diesen schwachsinnigen Dingen näher kommen, sondern man dient Allah tabaraka wa ta'ala mit das, womit Allahs Gesandter gekommen ist. Wir sprechen nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben keinen direkten Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Die Propheten dafür sind da, damit sie uns den Religion beibringen. Und alles, was nicht das überstimmt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit gekommen ist, wird abgelehnt. Ja, kullu bid'at in balala, uns auch ihre Weg und wird verhurrt. Ja, also wird nicht angenommen, wird nicht akzeptiert. Und diese Taten sind die Nachahmung von der Ahlul Jahiliyyah. Ja, was die Sufi machen, genau was die Ahlul Jahiliyyah gemacht haben. Und das kann niemals Ibadah sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam natürlich mit das Gegenteil, dass man den Koran und Sunna folgt. Alles, was Allah sagt und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. طيب. Die nächste Mas'ala. 23. أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه أن الحياة الدنيا غرتهم وظنوا أن عطاء الله تبارك وتعالى له من الأموال والجاه والمكانة ظنوا أن هذا هو رضا الله تبارك وتعالى لأن الله قد رضي عنهم أعطاهم هذا المال وأعطاهم هذه الدنيا ونحن لأنه سخط علينا لم يعطينا الدنيا فهذا قياس باطل أهل الجاهلية يظنون أن إعطاءهم الأولاد والأموال كرم من الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم. أفتح سورة سبأ الله تبارك وتعالى يقول: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالله تبارك وتعالى دحض شبهتهم وبين زيف اعتقادهم بهذه الآيات، فليست الكثرة بالأموال والأولاد دليل على صحة المذهب، بل هذه للكفار استدراج لهم إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الحديث أخرجه الإمام أحمد الحاكم وهو صحيح الإسناد. طيب 35 إلى 37 سورة سبع. Da werden Bruder inshallah gleich vorlesen, aber ich mache erstmal ein bisschen auf Arabisch. وهذا أكرم خلق الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وصحابته هم أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى. فالكفار في حين كفار كانوا يسرحون ويمرحون ويأكلون ويتمتعون، فإعطاء الأموال والأولاد ليس الدليل على صحة المذهب، فهؤلاء كانوا يظنون أنهم على الحق لأنهم أعطوا الدنيا، والله تبارك وتعالى لا يعذبهم. طيب die nächste Masala, also diese Masala, die was wir gerade erklärt haben, ist, dass die أهل الجاهلية hat denen deren Besitz und deren Technologie und deren Kinder getäuscht und haben sie gedacht und gesagt, das ist eine Gabe, die Allah uns gegeben hat, und weil er mit uns zufrieden ist, deswegen gibt er uns. Ja, deswegen gibt er uns. Und ihr, weil ihr nichts habt oder weil Allah tabaraka wa ta'ala mit euch nicht zufrieden ist, deswegen bekommt ihr nichts. Und ihr seid arm und ihr seid so und so und so. Und die haben alles Beweis, oder Allah tabaraka wa ta'ala hat das im Koran erwähnt und hat dieses Scheinargument widerlegt, indem er sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Saba sinngemäß: Und sie sagen, wir haben mehr Besitz und Kinder und wir werden nicht gestraft werden. Sag: Gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch, aber die meisten Menschen wissen nicht. Nicht euer Besitz ist es, und auch nicht eure Kinder sind es, die euch Zutritt in unsere Nähe verschaffen, außer jemandem, der glaubt und rechtschaffen handelt. Diese erhalten mehrfachen Lohn für das, was sie getan haben, und sie werden in den Obergemächern in Sicherheit sein. Diejenigen aber, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen, sie werden zur Strafe vorgeführt werden. Sag: Gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgebt, so wird er es euch ersetzen, und er ist auch der Beste der Versorger. Bis 39, also Vers 35 bis 39, wo Allah tabaraka wa ta'ala diese Art von der Scheinargument widerlegt hat und subhanahu wa ta'ala bewiesen hat oder gesagt hat, das ist kein Maßstab, und das, was denen gegeben wurde, ist eine einfache Versorgung, die Allah tabaraka wa ta'ala den Kafir und Muslim gibt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah gibt in Dunya, wem er liebt und wen er nicht liebt. Aber der Religion gibt er nur, wem er liebt, subhanahu wa ta'ala. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert. Und es gibt eine andere Hadith, wo Allah insgesamt sagt, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Wenn der Dunya, wenn die Dunya bei Allah nur den Wert von dem Flügel einer Mücke hätte, dann würde Allah nicht einem Kafir erlauben, einen Schluck Wasser zu trinken. Also das ist keine Beweis ist, dass man auf dem geraden Weg ist. Und das ist eine Tat von der Ahlul Jahiliyyah, die gesagt haben, schaut, wir sind Leute, die wir Geld gegeben worden, Besitz gegeben worden und so weiter und so fort. Und schaut, in welchem Zustand ihr seid. Und genau das Gleiche machen die Ahlul Jahiliyyah. Ja? Auch sogar von den Leuten, die sich auch Islam zu schreiben, sagen schon, subhanallah, die Europäer, welche Technologie sie erreicht haben. Welcher Besitz sie denen gegeben wurde und schaut die Muslime, die haben nichts zum Trinken und zu essen. Das ist ein falsches Verständnis, falscher Maßstab. Denn der beste Mensch bei Allah Ta'ala ist der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ohne Zweifel. Und die besten Menschen nach dem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sind diejenigen, die mit ihm waren, seiner Generation. Wie er sagt, Sallallahu Alaihi Wasallam, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Diese Menschen waren arm, haben diese Armut gespürt. Diese Menschen haben in einiger Zeit nichts zum Essen, zum Trinken gehabt. Dass sie sogar Stein im Bauch festgebunden haben. Allahs Gesandter, kannst du dir vorstellen, der beste Mensch bei Allah, der beste Mensch auf dieser Erde, ja, und die besten Menschen, die mit ihm waren, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die besten Menschen nach mir oder die besten Menschen sind jene, die in meiner Generation oder die in meiner Zeit leben. Ja? Also diese Generation und danach diejenigen, die denen folgen, sogar der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, ob er zweimal oder dreimal gesagt hat, die nächste Generation. Also ohne Zweifel ist es mit der Einheit der Meinung, ohne dass die Gelehrten darüber sich streiten, sind einig, dass die beste Generation sind diejenigen, die in der Zeit von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt haben. Und diese Menschen haben nichts zum Trinken und Essen gehabt. Ja, aber Allah Ta'ala hat denen auserwählt mit der Religion, hat denen geehrt mit der Religion, hat denen mit der Armut geprüft. Und das, was die Kuffar gegeben wird von der Dunya, und die Ahlul Jahiliyyah gegeben wurde, es ist eine Art der Runterziehen sozusagen, noch mehr tiefer zum Jahannam zu bringen, damit die keine Chance mehr in der Akhirah haben. Ja, also das ist keine Belohnung, weil Allah Ta'ala mit denen zufrieden ist. Nein, Allah versorgt den Kafir und versorgt auch den Muslim. Ja, Allah Ta'ala gibt den Kafir und gibt den auch den Muslim die Dunya. Aber den Akhira gibt er nur denjenigen, die er liebt, subhanahu wa ta'ala. Das war die Mas'ala. Alaykum as-salam wa barakatuh. Die nächste Mas'ala. Al-Mas'ala al-Rabi'ata wal-Ishrun. ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم آية سورة أنعام 52 إن شاء الله أرزوها أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء إذا كان عليه الضعفاء من الناس ولهذا قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني هؤلاء ليسوا أولى بالجنة منا نحن أقدم منهم وأشرف منهم وهؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدارا لا ليس لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع فلا يكون هؤلاء من أهل الجنة من دوننا فنحن أحق أن ندخل الجنة فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب سبحانه وتعالى أما الدنيا فيعطيها لمن شاء من أحبابه ومن أعدائه سبحانه وتعالى Also, diese Angelegenheit, 14. 24. Angelegenheit, dass sie den Haq oder dass sie den Haq ablehnen. Warum? Weil sie sagen, die armen Menschen haben uns Sabakuna, eingeholt. Oder sind uns vorausgegangen. Das sagen die. Yani die sehen den Haq. Die Ahl al-Jahili haben sie Haq gesehen, haben gesagt, weil diejenigen, die sich beeilt haben, die armen Leute, die unter denen vielleicht keine Besitz hatten und so weiter und so fort, deswegen haben sie den Haq abgelehnt, haben gesagt, das kann doch gar nicht den Haq sein, weil wir haben mehr Anrecht, den Paradiesbewohner zu sein. Und wir sind älter als sie. Und wir sind besser als sie. Und diesen Leuten sind die armen und die schwachen Menschen unter uns, die keine Besitz und keine sondern keine Wert sozusagen, genau, keine Wert haben unter uns. Wie kann sein, dass sie, die haben das ja an uns beeilt oder eingeholt und wir sie dann folgen. Und das ist eine Krankheit, liebe Geschwister. هذا المرض الخطير مما ابتلي به أقوام في هذا الزمن فأعرضوا عن اتباع الحق والالتحاق بركب الحق التي ولدوا من أجلها لماذا ولدنا؟ كي نقيم شرع الله تبارك وتعالى فإذا أقيمت شرع الله سبحانه وتعالى أعرض بعض الناس تحدثون فقط في الكتب وفي المحاضرات وفي الندوات عن إقامة شرع الله تبارك وتعالى وإذا أقيمت أعرض عن لماذا؟ لأن اتبعه الضعفاء أنه اتبعه لأن هؤلاء سبقونا فهذا كبرا وعنادا منهم وإذا أقيمت الباطل عندهم مجدوها ودعوا الناس إليها تعالوا وأطيعوا الولي الأمر وإلى غيرها من الطامات. Das ist eine Krankheit, liebe Geschwister, die heutzutage unsere Umma getroffen hat. Der Krankheit der Hochmütigkeit, der Krankheit der Ablehnung der Wahrheit. Warum? Weil sie uns eingeholt haben. Subhanallah. Das ist eine Krankheit, die unsere Umma getroffen hat, dass sie den Haq nicht folgen. War das nicht das, was er immer euch gewünscht hat, mit Allahs Gesetze zu herrschen, mit Koran, nach dem Koran und Sunna zu leben? Nachdem das zum Beispiel kam in einige Orten und so weiter, manche Leute abgelehnt haben, war das nicht das, was ihr immer unterrichtet habt in Büchern? Ja, wir wollen Allahs Gesetze und das und jenes und so weiter und so fort. Aber nachdem zum Beispiel immer, wenn jemand aufsteht. Das ist in unserer Zeit, wir haben oft gesehen, immer wenn jemand aufsteht, sagt, wir wollen Allahs Gesetze, kommen diese Leute und lehnen es ab. Obwohl sie das immer unterrichtet haben und dazu gerufen haben. Ja, immer in der Bücher daran, yani, dazu gerufen haben und so weiter und so fort. Aber nachdem zum Beispiel eine Gruppe steht und sagt, ich will Allahs Gesetze, lehnen sie ab. Warum? Weil die armen Leute und schwachen Leute angeblich sie gefolgt haben und sie hochmütig sind, weil nicht mit unserer Kraft das gekommen ist. Manche Gelehrte, subhanallah, sind in der, yani von der Kibr, von der Hochmütigkeit, sagt, weil wir haben immer dazu gerufen zu machen, aber wir haben es nicht gemacht und das ist eine Hochmütigkeit. Ja, und diese Hochmütigkeit sollte man nicht haben. Zum Beispiel, wir haben Moschee, ihr habt die ganze Zeit dazu gerufen, Moschee zu bauen. Nachdem wir sie gebaut haben, mit einigen armen und schwachen Leute in diesem Staat gebaut haben, haben einige Leute von den älteren Leuten abgelehnt. Wir wollen nicht in diese Moschee reinkommen. Warum? weil die Armen und die Studenten haben das gebaut. Subhanallah. Du siehst den Haq, folge und achte nicht darauf, wer das gemacht hat. Es ist uninteressant, unwichtig. Wichtig ist, dass es Haq ist oder nicht. Ich folge inshallah. Wichtig ist, dass es eine Moschee ist und dort wird Gebet verrichtet. Ich folge alhamdulillah. Und das ist von der Masa' al-Jahiliya, was Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gesandte verboten haben. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören, danach die Besten davon folgen. Subhanaka Allahumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa an, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Inshallah, wir nehmen einige Fragen. Naam. Kassam, nehmen Fragen. Dein Arm 53. Naam, ein Arm 53, 52, 53, kannst du lesen. Das war der Vers 52 und 53. Und weise nicht diejenigen ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Dir obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn du sie abwiesest, dann würdest du zu den Ungerechten gehören. Und so haben wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, sodass sie sagen, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? Also das ist was, die Vers, die wegen den 24. Mas'ala, und das war der Argument und Aussage von den Ahlul Jahiliyyah. Und da sollten wir es vermeiden. Allah tabaraka wa ta'ala weiß über seine Diener, subhanahu wa ta'ala, Bescheid. Und er schenkt seine Wohltaten an wem er liebt, subhanahu wa ta'ala, und gibt wem er will und liebt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn wir einen Haq sehen, schauen wir nicht, ob sie uns eingeholt haben oder nicht, sondern wir folgen es einfach. Fertig. Ja, wir sehen eine Moschee, die gebaut wird nach dem Koran und Sunna, dort, alhamdulillah, die Gebete verrichtet werden, dann gehen wir in diese Moschee. Ja? Wir geben zum Beispiel ein kleines Beispiel. Wenn es, sagen wir, in Frankfurt eine Moschee, seit Jahren zum Beispiel, Brüder versuchen, eine andere Moschee zu öffnen. Bis jetzt zum Beispiel, es hat nicht stattgefunden, leider. Aber wenn jetzt stattfindet und einige jüngliche Leute das bauen, solange alhamdulillah nach dem Haq ist, dann folgen wir und gehen wir dort beten, auch wenn wir hinter diesen Leuten beten würden. Auch wenn ein Kind sozusagen uns dort vorbetet. Es interessiert uns nicht und wir handeln nicht hochmütig, weil das einer von der Mas'al al-Jahiliyyah, sondern wir folgen alhamdulillah. Wir folgen und wir beten. Wollten wir das nicht? Subhanallah, das Problem ist, man hat Tag und Nacht darüber geredet, Moschee zu bauen oder Allahs Gesetze zu haben und so weiter. Und wenn der Moschee da ist, das war nicht das unsere Ziel, wo wir gesagt haben, lass uns Moschee. Der ist doch da. Komm, bete einfach. Du sollst nichts machen. Ja, und das ist von der Ahlul Jahiliyyah, dass sie dann halt ablehnen. Ihna darabna mithal, annana kunna daiman naqul nurid bina' masjid. نريد بناء مسجد ونريد بناء مسجد هل بن مسجد بنيت فلماذا لا نأتي نصلي إليه أهل الجاهلية كانوا يقولون لأنه سبقنا إليه الضعفاء فهذه من أمور الجاهلية يجب تركها نحن نريد أن نتبع الحق رأينا أن بناء المسجد قد تمت وبنيت الحمد لله هذا ما كنا ندعو إليه أن تقام المسجد فنتبع حتى لو صلى بنا صبي لأننا نحن هؤلاء سبقونا بالأجر لكن لا نضيع الأجر علينا فنتبع إن شاء الله ونذهب نصلي في ذلك المسجد لأننا هذا الذي خلقنا من أجله وهو إقامة شرع الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله das war's إن شاء الله mit den مسائل الجاهلية. Es gibt einige Fragen, die von den Schwestern geschickt wurden und einige Fragen von den Brüdern. Ich versuche إن شاء الله einige davon zu beantworten, wenn ich natürlich das beantworten kann.